1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Das Wochenende ist rum. Wir sind wieder da. Ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche, die wie immer mit einer freien Themennacht, einer offenen Themennacht beginnt. Also, das bedeutet, wer gerne mit mir sprechen möchte, hier jetzt live im Radio oder im Fernsehen, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Anna. Anna ist 23. Guten Morgen. Nee, das ist gar nicht Anna. Was rede ich? Das ist Klaus. Und Klaus ist 64. Guten Morgen. Hallo? Jetzt höre ich niemanden. Hallo, hallo? Hallo? Klaus, hallo? Ja, da bist du. Ich glaube, das war jetzt mein Fehler. Ich habe mich hier verdrückt. Da fängt die Woche ja gut an. Hallo Klaus. Hallo Domian. Ich grüße dich. Um was geht's denn bei dir? Ja, es geht um eine Sendung, da ging es um dominante Frauen. Ja. Und ich bin mit einer dominanten Frau verheiratet. Einer dominanten Frau verheiratet? Wie lange schon? 17 Jahre. 17 Jahre. Wie dominant ist denn die Frau? Ja, sie ist ziemlich dominant, sagen wir mal so. In den letzten Jahren auch mehr geworden. Wir haben das am Anfang nur so, ich habe aber speziell eine dominante Frau damals gesucht, die war vorher schon mal verheiratet. Also reden wir jetzt von dominant so im Allgemeinen oder im Sexuellen? Im sexuellen Bereich. Ah, und du hast gezielt eine sexuell dominante Frau damals auch gesucht? Ja. Ja, und dann auch entsprechend gefunden? Richtig. Ist denn deine Frau auch im normalen Leben dominant? Mir gegenüber in jedem Fall. Dir gegenüber in jedem Fall. Was heißt das konkret? Erzähl mal, in welchen Situationen? Ja, es hat sich halt so entwickelt. Wir haben das früher nur im sexuellen Bereich gehabt und in den letzten Jahren eben in jedem Bereich. Also sie bestimmt, was getan und gemacht wird. Ja. Und was ich zu tun habe, außer eben während der Arbeitszeit. Außer während der Arbeitszeit? Ja. Okay, sie regiert nicht in deine Arbeit rein, willst du damit sagen? Ja gut, ich gehe morgens um 8 Uhr aus dem Haus, komme mittags um 12, 4 nach 12 wieder und dann esse ich halt und bin dann wieder weg um 1 und komme dann um 18 Uhr, muss ich halt wieder zu Hause sein. Dann musst du zu Hause sein, das sagt sie dann, dann bist du wieder da. Ja. Kriegst du auch schon mal eine gelangt, so im normalen Alltag? Ach so, das auch im normalen Alltag? Ja, ja. In welchen Situationen bekommst du eine gelangt? Ja, wenn ich zu spät nach Hause kommen würde. Ja. Oder wenn ich irgendwas nicht richtig gemacht habe oder sonst was. Wenn sie mir was gesagt hat und das ist nicht gut genug ausgeführt, wie sie meint. Kriegst du eine gescheuert? Ja. Eine Backpfeife oder was? Auch, ja. Was noch? Ich kann auch sagen, dass ich mit dem Stock was drauf kriege. Ja. Ist das dann noch irgendwie sexuell für dich oder nicht mehr? Doch, eigentlich doch. Also hat sich das vermischt miteinander mittlerweile? Ja. Früher, wenn ich es richtig verstanden habe, war das eine klare Trennung. Im Bett war sie dominant, da hat sie dir auch schon mal den Hintern versohlt. Ja, ja. Aber im normalen Leben wart ihr gleichberechtigt? Ja, richtig. Früher. Und das hat sich jetzt in der letzten Zeit verändert? Ja, in den letzten 6, 7 Jahren. Wir sind auch öfter in SM-Clubs gewesen. Ach so. Da hat sie auch andere Frauen oder Pärchen kennengelernt, wo die Konstellation dieselbe ist. Habt ihr denn auch noch viel Sex miteinander? Relativ wenig. Vermisst du das? Eigentlich gar nicht. Nö. Ich bin 64, sie ist 43. Ach so, sie ist viel jünger als du. Also du hast das Bedürfnis gar nicht mehr so sehr danach. Nö. Sagen wir, bei mir ist es auch ein bisschen... Ich bin in meiner ersten Ehe auch des öfter mal fremdgegangen und dann bin ich auch, wenn ich auf Geschäftsreise war, auch mal bei Dominas vorbei. Ja, also du hast eine ganze Menge erlebt in deinem Leben. Ja, sagen wir mal so. So, jetzt rufst du mich aber dazu an und sagst, ich bin mit einer dominanten Frau zusammen. Warum rufst du mich deshalb an? Ja, weil ihr das jetzt öfter mal in der Sendung diskutiert hattet. Ja. Und da wollte ich nur mal sagen, es ist gar nicht das Schlechteste, wenn jemand da ist. Ach so. Ja, sagt, wo der Weg lang geht. Ach so, ich verstehe. Ich hatte es am Anfang so verstanden, dass du dich darüber beklagst, dass es nun ein bisschen zu viel wird. Nö. Ach so, du genießt quasi die Rolle dessen, der nichts zu sagen hat. Ja, sagen wir es mal so. So. Und letztendlich gibt sie so den Ton an und die Linien vor, wie alles so geregelt wird. Richtig. Beschimpft sie dich auch oft? Ja, höchstens mach mal voran oder sowas. Naja gut, das sagen wir ja alle. Oder sagen wir, ich muss auch Hausarbeit machen, so muss ich aber, wie ich geschieden war und ja alleine gelebt habe, ja auch machen. Also, ach so, sie beauftragt dich auch, ja heute putze die Küche oder so? Ja, habe ich auch schon mal gemacht, aber hauptsächlich bügeln oder Schuhe putzen oder... Aber das befiehlt sie dir quasi richtig? Ja, ja. Bist du dann angezogen oder bist du nackt dabei? Ne, bin ich angezogen. Ich bin heilig. Damenwäsche träge ich, trage unheimlich gerne Nylons und sowas. Ach so, das kommt auch noch hinzu. Ja. Ja. Aber gebügelt und geputzt wird nicht in Damenwäsche, sondern in der Hose. Doch, doch, zu Hause habe ich die fast nur an. Ach so, zu Hause hast du Damenwäsche an und Nylons. Was heißt Damenwäsche genau? Ja, also Nylons und kurzen und Rock. Ach so. Und ein paar Schuhe. Das wird ja immer lustiger. Also, aber nicht dauernd, sagen wir mal. Oh, Schuhe oder was, nicht dauernd. Und so sind die auch nicht. Ja. Was machst denn du vom Beruf? Ich bin selbstständig. Also. Und dann kommst du abends nach Hause und ziehst dir deine Pumps an und die Nylons. Und dann wischst du erstmal, putzt du die Fenster oder so. Ja, kommt drauf an, was sie sagt. Was sie sagt? Was sie drauf hat. Oder wenn sie weg ist, hat sie auch das Zettel geschrieben hat. Ja. Bin weg und melde dich. Und wenn du das mal dann nicht machen würdest, was wäre dann? Dann wird sie mich natürlich bestrafen. Also wir haben gerade schon gehört, dass sie dir gerne mal eine langt. Gibt es noch andere Bestrafungsmaßnahmen? Ja, sagen wir mit dem Rohrstock oder mit der Peitsche, das gibt es auch. Dann auf die nackte Haut? Ja. Kinder habt ihr keine? Doch, ich habe aus erster Ehe habe ich zwei, die sind aber schon ein bisschen älter, über 30. Ja. Und sie haben eine Tochter, die ist 21. Ah, wissen die Kinder das? Wie, in welchen Rollen ihr lebt? Ja, meine Älteste weiß das. Und wenn die Älteste weiß es und die anderen nicht? Die andere war, nehme ich mal an, dass das weiß, ja, und ihre Tochter weiß es auch. Wie alt ist? Die wohnt bei uns. Ach, die wohnt bei euch? Nee, eine Wohnung nicht, aber die hat im Haus auch eine adlige Wohnung. Das heißt, da gibt es eine Enkelin. Wie alt ist die Enkelin? Nee, ihre Tochter. Ach, ihre Tochter. Achso, ich dachte jetzt die Tochter von deiner Tochter. Verstehe. Wie alt ist denn ihre Tochter? 21. Ah, so war das. Rennst du dann auch in der Wohnung so mit Pumps und Nylons rum, wenn die Kinder zu Besuch sind, also deine erwachsenen Kinder? Nee, dann nicht. Dann nicht. Hat deine Frau schon mal vor den Augen deiner erwachsenen Kindern dir eine gelangt? Nein, das auch nicht. Also wenn jemand da ist, dann läuft es anders? Dann läuft es anders. Sagen wir, ich weiß, was sie meint. Wenn sie meint, dass ich Kaffee bringen soll oder so, dann sehe ich ihr das schon an. Oder wenn sie unzufrieden ist. Genau wie in der Öffentlichkeit. Aber wenn man so in dieser Art und Weise zusammenlebt, kann man sich doch auf Augenhöhe gar nicht zum Beispiel über irgendwelche Probleme unterhalten. Das passiert bei euch dann doch auch gar nicht, oder? Och, da unterhalten wir uns auch über viele Sachen, auch über Probleme und auch über den Urlaub. Auch nimm mal über finanzielle Probleme. Redet sie da mit dir oder nimmt die dich gar nicht ernst? Sagen wir, sie macht im Prinzip das Geldliche bei uns. Ach so, also da hast du auch nichts zu kamellen. Kriegst du denn Taschengeld? Ja, kriege ich, aber da kann ich nicht drüber klagen. Wie viel Taschengeld bekommst du denn im Monat? Im Monat so 500. Und die kannst du auch verprassen? Ja, ja. Das darfst du? Mhm. Das kann ich. Du bist rundherum zufrieden, Klaus. Ja. Ist das so? Doch. Ja, frage ich. Doch. 64 Jahre alt, ein Leben so als als devoter Mensch, aber das ist so dein Ding und deine Lebensrolle. Ja, richtig. Was machst du? Du bist jetzt so gewöhnt daran, dass sie alles für dich macht und wiederum du alles das tust, was sie dir sagt. Was wäre, wenn sie plötzlich nicht mehr in deinem Leben stünde? Das ist natürlich eine Frage, wo ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht habe. Könntest du alleine dein Leben auf die Reihe kriegen? Boah, das denke ich doch. Ich muss es ja vorher auch. Ich sage, ich habe ja vorher ein Jahr alleine gelebt, ein bisschen über ein Jahr. Ja. Und das habe ich das ja auch gebacken gekriegt. Warum jetzt nicht? Na ja gut, ich dachte, so 17 Jahre ist eine lange Zeit. Da ist man dann schon ein bisschen gewöhnt dran. Ja, Mensch ist natürlich ein Gewohnheitstier. Nur man kann sich auch wieder was abgewöhnen irgendwann. Gab es irgendwann schon mal einen Freund, einen Kumpel, einen Verwandten, der das mitgekriegt hat und der gesagt hat zu dir, Mensch Klaus, hast du noch alle Tassen im Schrank? Ja, sagen wir mal, es gibt welche hier, wir wohnen in so einem Ort mit 22.000 Einwohnern. Ja. Da gibt es mit Sicherheit welche, die irgendwas ahnen, aber nicht genau wissen. Ja. Du gehst natürlich mit den Pumps und den Nylons nicht vor die Tür. Nee, verstehe. Ja, also, das war jetzt ein Plädoyer dafür, dass man auch so gut und glücklich leben kann, weil du dir das ja auch freiwillig so ausgesucht hast. Richtig. Und das gehört dann zu eurem es ist letztendlich ein Rollenspiel auf Lebenszeit, ne, was ihr da macht. Ja, das ist richtig. Mit beiderseitigem Einverständnis und dann ist es ja auch okay. Und genau. Ja. Ja, Klaus, interessant, so habe ich es auch noch nie gehört. Danke, dass du angerufen hast. Ja, bitte. Und lass es dir gut gehen. Alles klar, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, dann will ich mal hoffen, dass ich mich nicht schon wieder hier verdrücke. Verdrücken heißt, ich muss hier auf einen Touchscreen, so nennt man das ja heutzutage, hier auf einen Bildschirm drauf drücken und dann habe ich meinen nächsten Anrufer. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt, nämlich das wäre dann Bernhard 46. Guten Morgen. Guten Morgen. Er ist da, sehr schön. Bernhard, um was geht's bei dir? Ja. Ich hatte letzte Woche einen Albtraum. Aha. Und zwar habe ich meinen Arbeitskollegen auf dem Weg zur Arbeit totgefahren. Oh, das ist natürlich ein schlimmer Traum. Mhm. Wie lief das im Traum ab? Ja, es ist Folgendes gewesen. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit gewesen. Mhm. Und bin einer Bundesstraße gefahren, mhm. Vor mir war ein LKW, dann gab es eine Linksabbiegerspur, ja, die bin ich dann eingebogen, damit ich zur Arbeit konnte, mhm. Und indem ich die Linksabbiegerspur gefahren bin, mhm. Habe ich meinen Kollegen tot gefahren. Ich frage es jetzt nochmal zur Klarstellung, das hast du geträumt, ne? Das war ein Albtraum. Nein, es ist passiert. Es ist passiert? Ja, ein Albtraum für jeden, ja. Ach so, entschuldige, ich habe am Anfang verstanden, das wäre ein Albtraum so in der Nacht gewesen. Nein. Das ist wirklich passiert? Das ist wirklich passiert, letzte Woche Mittwoch. Mhm. Ganz genau. War er sofort tot? Sofort, ja. Ich habe die Vollbremsung gemacht, bin ausgestiegen, er lag mit dem Kopf auf der Straße, habe ihn umgedreht, hab ihn erkannt, hab gefühlt, der war tot. Hast du ihn direkt überfahren nicht, oder doch? Ja, doch, bist überfahren. Bist du über seinen Körper rübergefahren? Nein, rübergefahren, ich hab ihn mitgenommen. Mitgeschleift? Ja, der ist in meine Windschutzscheibe reingeflogen. Jetzt entschuldige, während du den Vorgang erzählt hast, habe ich gerade im Hinterkopf darüber nachgedacht, war das jetzt ein richtiger Traum oder was war das? Daher weiß ich jetzt nicht ganz genau die Schuldfrage. War er schuld oder du? Ja, die Schuldfrage besteht darin, er ist über die Straße gegangen, die fünfspurig ist, wo 100 Meter weiter eine Ampel ist und 100 Meter zurück auch eine Ampel ist. Wie gesagt, ich bin hinter den LKW hergefahren, habe dann die Linksabbiegerspur benutzt, damit ich zur Arbeit bekomme. Mhm. Und dann ist es passiert. Mhm. Ja, aber er ist mitten über die Straße gegangen. Und für dich gab es gar keine Chance mehr, auszuweichen, abzubremsen? Nein. Also ist eindeutig klar, dass er die Schuld trägt? Meiner Meinung nach ja. Gibt es andere Meinungen? Nein, Nein. Wüsste ich nicht. Weil ich habe ihn nicht gesehen. Ich konnte ihn nicht sehen. Mhm. Er war im Schatten des Fahrzeugs oder des LKWs. Ich konnte ihn nicht sehen. Du hast ihn dann sogar rumgedreht, diesen Mann. Ja. Und hast ihn dann sofort erkannt, dass es dein Arbeitskollege ist. War dein Arbeitskollege sofort tot? Sofort. Wie ich nachher gehört habe, Genickbruch. Ja. Ich stelle mir gerade die Situation vor, du kniest da vor dem, du hast ihn rumgedreht. Da müssen doch dann auch andere Leute gekommen sein, oder? Ja, ein anderer Arbeitskollege stand auch vor. Wie, der stand auch vor? Der war da mit dem Fahrrad unterwegs zur Arbeit. Ach so. Ja. Und der kam auch dann dazu? Der war dazu. Ich habe zu ihm gesagt, er ist das. Und der Lastwagenfahrer, wo war der? Der ist auch angehalten. Mhm. So wie ich weiß, hat er auch nur gesehen, wie er von meinem Auto runtergerollt ist und dann auf der Straße lag. Wie war dein Verhältnis zu diesem Menschen? Es war ein Arbeitskollege, ich kannte ihn gut. Ich kannte ihn gut, aber es war ein Arbeitskollege. Also keine Freundschaft oder? Nein. Das nicht. Nein. Wie ging es denn dann weiter? Irgendwann kam die Polizei, der Krankenwagen? Ja, ich habe mein Handy rausgeholt, kriegte es aber irgendwie nicht auf der Reihe anzurufen. Dann kam eine Frau, eine Zeugin, die hat das dann gemacht. Das war, also ich fand das unheimlich schnell, wie die da waren. Weil unmittelbar, sag ich mal, in der Nähe auch ein Krankenhaus ist, mit allen Möglichkeiten, die die haben. Und da kam, ich sag, von meinem Gefühl her, 2-3 Minuten, da war die Polizei da, 5 Minuten war der Notarzt da. Währenddessen standst du die ganze Zeit da. Ja, ich stand da. Ich hab den Kollegen noch mit meiner Decke abgedeckt. Der im Kofferraum lag, in meinem Kofferraum. Den LKW-Fahrer habe ich gebeten, den Wagen auf der anderen Straßenseite zu fahren, um den Toten noch zu schützen, dass dem nicht noch mehr passiert. Ja. Wie ging das dann weiter? Musstest du mit der Polizei auf die Wache? Nein, ich bin ins Krankenhaus, weil ich Schock hatte. Ich hatte hohen Blutdruck. Haben sie runtergesetzt, Beruhigung, Spritze und so weiter. Dann ging es mir aber wieder gut. Dann im Krankenhaus bin ich wieder zur Ruhe gekommen. Das war vorige Woche, an welchem Tag genau? Mittwoch. Vorige Woche Mittwoch. Also es sind quasi erst ein paar Tage vorbei, kann man sagen. Wie geht es dir denn heute? An für sich geht es mir gut. Weil ich mir kein schlechtes Gewissen vorwerfe. Warst du schon wieder auf der Arbeit? Nee. Nein. Nee. Hast du Angst davor, wieder zur Arbeit zu gehen? An für sich auch nicht. Gibt es denn Reaktionen von deiner Arbeitsstelle? Hast du irgendwas gehört? Nee, ich habe mit meinem Chef gesprochen. Steht auch voll hinter mir, meine ganzen Kollegen. Ist das ein großer Betrieb, in dem du arbeitest? Weil ich schätze, ich sag mal so 300 Leute. Ah ja. Bist du alleine oder bist du verheiratet? Ich bin verheiratet. Ja. Ich habe selber 4 Kinder. Der Hintermann lässt 2 Kinder. Hat sich die Familie von dem Mann schon geäußert? Nein, ich wollte Kontakt aufnehmen mit denen. Aber durch meinen Chef hin haben die verlauten lassen, dass sie erstmal keinen Kontakt haben möchten. Ich wollte das sofort. Ja. Ne? Ja, ja. Die wollten aber dann, sag ich mal, weil der Mann noch untersucht werden musste, dann wollten die den dann überführen. Ne? Ja. Nach der Türkei hin. Ach so, es ist ein türkischer... Ja, typischer Landsmann. Verstehe. Hast du Angst, dass vielleicht die Familie oder doch noch jemand anders dir die Schuld gibt? Angst davor habe ich nicht, weil ich mir das nicht vorwerfe. Für dich, du bist mit dir ganz im Reinen. Ja. Weil du, ja, so wie du es gerade erzählt hast, du konntest ja nichts anders tun. Nee, weil ich ihn nicht gesehen habe. Weil du ihn nicht gesehen hast. Und die Polizei sieht das genauso. Weiß ich nicht, wie die Polizei das sieht. Haben die sich nicht geäußert am Tatort? Entschuldige, am Unfallort? Nein, die ganze Strecke wurde ja circa 4 bis 5 Stunden abgesperrt. Mhm. Es wurde ein Feuerwehrleiterwagen bestellt, um die ganze Aufnahme zu aufzunehmen. Klar, dann können die sich auch gar nicht vor Ort äußern. Das ist auch völlig normal. Mhm. Auf der anderen Seite, ich sage, ich bin keine 120 gefahren. Ne? Erlaubt sind 60. Wie viel bist du denn gefahren? Also nach meinem Gefühl bin ich 70, 75 gefahren. Mhm. Von meinem Gefühl her. Nehmen wir mal an, das war so, dass du 75 gefahren bist. Selbst wenn du nur 60 gefahren wärst, was vorgeschrieben ist, wäre der Unfall genauso passiert? Ja. Ja. Mhm. Ja. Weil ich den überhaupt nicht gesehen habe. Ich hätte ihn nie sehen können. Mhm. Nie. Du sagst, er hinterlässt auch Frau und 2 Kinder. Ja. Die Frau kennst du aber persönlich nicht. Nein. Noch nie gesehen. Nein, nein. Mhm. Wie alt war der Mann? Auch wie ich, 46. 46. Mhm. Mhm. Jetzt warst du im ersten Moment, hast du unter Schock gestanden und bist ins Krankenhaus gekommen. Ja. Und sagst aber jetzt, nach ein paar Tagen geht es dir schon wieder ganz gut. Ja. Aber du hast dich ja hier bei mir gemeldet. Ja. Warum? Ja, weil ich auch mal darstellen möchte, weil ich 2 Seiten von einem Tod jetzt erlebt habe. Wie meinst du das? Ja, und zwar ist im letzten Jahr im Dezember meine Mutter verstorben. Mhm. Die hatte Krebs. Mhm. So, das fing im Mai letztes Jahr an. Mhm. Habe ich von ihr einen Anruf bekommen. Mhm. Aber ich will das ganz kurz fassen. Mhm. Ich habe von ihr einen Anruf bekommen. Hol mich mal bitte aus der Arztpraxis an. Ich habe eine Markspiegelung bekommen. Mhm. Bin ich dorthin gefahren, im Aufwachraum. Dann kam der Arzt dabei und sagte zu meiner Mutter, sie haben ein Geschwür am Magen. Mhm. Das war im Mai. Ja. Dann war Krankenhaus. Dann war Reha. Also dieses Geschwür war ein Krebsgeschwür. Das war ein Krebsgeschwür. Ja, Krebs. Mhm. Ganz genau. Dann war, also es ist operiert worden und Reha-Klinik. Den ganzen Magen raus operiert. Mhm. Symptome an der Leber, also Leberflecken wurden auch festgestellt und so weiter und so fort. Dann habe ich sie früher aus der Reha-Klinik abgeholt. Ja. Weil sie nicht mehr konnte und nicht mehr wollte. Mhm. Und habe meine Mutter im Tod begleitet. Ja. Ich habe den ganzen Dezember mir freigenommen und habe sie in den Tod begleitet, bis sie die Augen zugemacht hat. Und sie ist dann im Dezember gestorben? Ja. Zu Hause? Zu Hause, in ihrem Bett. Und du warst da? Ich war da. Mhm. Jetzt hast du gerade zu mir gesagt, weil du quasi von 2 Seiten den Tod erlebt hast. Ja. Ich versuch's mir noch ein bisschen näher zu erklären. Meine Mutter wusste ich, dass ich sterbe. Mhm. Damit kann man ja umgehen, wenn man jemanden begleitet. Ja. Aber wenn ich in einen Menschen so in Tod schicken muss, wie ich das erlebt habe, ja. Das ist ja so ein krasser Unterschied. Ja. Das ist an für sich unvorstellbar. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Da ist jemand, du hast jemanden begleitet, du wusstest, dass deine Mutter stirbt, ja. Und deine Mutter wusste auch, wie schwer es und schlimm es um sie gestellt war. Ja. Und ihr seid gemeinsam den Weg gegangen. Ja. Und ein paar Monate später passiert etwas, obwohl du keine Schuld daran hast, hast du einen Menschen innerhalb von wenigen Sekunden in den Tod geschickt, sagen wir es so. Ja, genau. So kann man es auch nicht sagen. Du hast ihn nicht geschickt, sondern es hat sich so ergeben und du warst daran beteiligt, ohne Schuld. So müssen wir es ausdrücken. Das ist richtig. Aber wie gesagt, ich meinte ja auch dieses Erleben von einem Tod. Mhm. Nicht, weil ich jetzt, sag ich mal, mich als schuldig fühle, sondern das Erleben eines Todes, meinte ich damit. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ne? Und das geht nicht spurlos an einem vorbei. Bestimmt nicht. Nein. Weil man diese 2 Seiten eben mal sieht. Ja. Das glaube ich, dass das so ist, wie du es gerade beschrieben hast. Das bedeutet ja eigentlich auch, dass du so den ersten Schock vielleicht überwunden hast, aber noch lange nicht die ganze Sache überwunden hast. Nein, bestimmt nicht. Und das wird auch sicher noch eine Weile dauern. Mhm. Es kommen ja noch viele Dinge jetzt auf dich zu, wahrscheinlich eine Gerichtsverhandlung oder Polizeiuntersuchungen, ich weiß es nicht. Mhm. Bestimmt, ja. Weißt du, ich würde gerne, dass mein Psychologe mit dir noch ein bisschen eingehend spricht, Bernhard. Ja. Es wäre sicherlich gut, wenn du dennoch, auch wenn du, wenn diese Schuldfrage für dich klar ist, aber du bist ja in anderer Weise schockiert und berührt davon, was auch verständlich ist, wenn du schon noch eine Begleitung bekämst. Mhm. Eine psychologische, meine ich. Mhm. Dann würde ich dich gerne jetzt bitten wollen, aufzulegen. Mhm. Und wirst du meinem Psychologen, den Peter, angerufen, der ist heute Nacht hier. Okay. Ich hoffe, dass du damit zurechtkommst. Mhm. Das ist etwas sehr Schwieriges, selbst wenn man keine Schuld hat. Und wir denken auch gemeinsam nochmal an die Familie, für die es ja nun auch ein unfassbares Unglück ist, dass der Vater weg ist. Und ja, das mache ich auch immer. Das glaube ich dir, ja. Mhm. Ja. Das stimmt. Lieber Bernhard, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Ich bedanke mich auch recht herzlich. Sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Auf Wiederhören. 0800 220 50 50. So, und jetzt ist die Anne hoffentlich da, die ich ganz am Anfang habe versucht zu begrüßen. Hallo Anne. Ja, Anna. Anna! Ja, Anna, genau. Bitte um Entschuldigung. Richtig. Moment mal eben, Moment. Da summt was. Ja, ich hab's auch gerade gehört, deswegen. Gott, das fällt mir so schwer. Um was geht's denn, Anna? Ja, also, da summt immer noch was. Gott, das fällt mir wirklich sehr schwer. Ich bin sehr aufgeregt. Mhm. Fang mal einfach an. Und zwar ist das so, dass ich, ich fange mal so an, ich bin selbstständig, ich habe meine eigene Schule. Was denn für eine Schule? Ich habe eine Lateinschule. Och. Ja. Eine Lateinschule? Ja, genau. Du unterrichtest also Kinder in Latein, oder wie? Richtig, genau. Richtig. Nachhilfe. Studenten, Schüler, alles Mögliche. Vorbereitung auf Prüfungen, alles. Und du mit deinen zarten 23 bist da schon so fit? Ja, ich bin selbstständig und ich habe das alles geschafft, ja. Ja, hast du, welche Voraussetzungen braucht man für diese Lateinschule? Also man braucht im Grunde noch nicht mal ein Studium, wobei ich auch ein paar Semester gemacht habe. Aber studieren ist nichts für mich. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, dann machst du dich selbstständig und dann habe ich das auch durchgezogen. Also du kannst perfekt Latein? Ja, perfekt, ja. So wie der Papst? Besser vielleicht sogar. Okay. Respekt, Respekt. Also nicht zählen gut. Okay, ja, also so weit, so gut. Du bist selbstständige Lateinlehrerin. Richtig, genau, genau. Und ich bin auch, darum geht es jetzt eigentlich, ich bin auch noch angestellt an einem anderen Institut, wo die auch andere Fächer machen. Und ich bin wegen Latein da angestellt. Mhm. Und es geht darum, dass ich in meinen Chef verliebt bin. Ja, und das fällt mir sehr schwer, ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Anna, wir müssen zuerst mal was machen. Ich habe noch nie mit jemandem hier gesprochen, der perfekt Latein kann. Ja, zumindest, oh Gott, was kommt jetzt um die späte Stunde, um Gottes Willen. Zumindest hat mir das niemand gesagt. Vielleicht habe ich schon mit dem einen oder anderen gesprochen, der das kann. Mhm. Sag doch mal bitte auf Latein. Ich will mal hören, wie sich das anhört. Gott, jetzt kommt irgendwas. Nein, das kann sein. Auf Latein gibt es ja keine Worte oder Begriffe, die es damals noch nicht gab. Ja. Also muss ich jetzt um. Ich schaue die Sendung. Ego specto. Nein, ich sag dir einen Satz. Ja. Das Wort Fernsehen gibt es ja auch nicht auf Latein. Man könnte es theoretisch übersetzen. Man könnte alles, man kann sogar Staubsauger übersetzen. Okay, dann sagen wir so. Ich schaue jede Nacht gerne die Sendung Domian und staubsauge dabei. Oh, das Gott. Möchte ich jetzt gerne auf Latein hören. Okay, ich muss kurz überlegen. Ja. Ego specto libenter. Sendung kann ich jetzt schlecht sagen. Ja, ja. Das wäre dann Domianem. Wegen Akkusativ. Ja. Und Staubsaugen weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe es mal nachgeschlagen, aber das weiß ich jetzt nicht. Ja. Ja. Ist ja auch schwer. Also Staubsauger gab es ja damals auch noch nicht. Nee, das nicht, nein. So, jetzt aber zum Thema. Ja, ja. Zum ja. Thema. Du bist jetzt verliebt in deinen Chef, sagen wir mal, ja. Chef. Wie alt ist der Chef? Ja, das ist noch peinlicher im Grunde. Der ist 57. Ja. Mhm. Weiß er denn von seinem Glück? Der ist, ich denke mal, ich gehe davon sehr stark aus, dass er auch in mich verliebt ist. Das meinst du so wahrzunehmen? Der hat es mir sehr deutlich, sagen wir mal, gezeigt. Wie hat das dir denn gezeigt? Ja, wir haben immer sehr viel körperlichen Kontakt und... Wie hat man den körperlichen Kontakt mit dem Chef? Wie geht das denn? Ja, wir unterhalten uns immer sehr viel. Ja. Und dabei ist er sehr... Ich als alte Lateinerin, alte Philologin, muss ich mal sagen, ist er sehr galant, sehr ritterlich, sehr lieb. Und Zeit ist mir dann auch so. Und 2007 wurde ich dann da angestellt und da habe ich auch schon sofort gedacht, ich mag den. Ja. Die Frage war gerade gewesen, wie ihr körperlich miteinander so nah umgeht. Wie funktioniert das? Umarmt ihr euch, fasst ihr euch beim... Das ist auch schon mal vorgekommen, ja. Mit der so Umarmung ist schon mal vorgekommen, ja. Also und während der Kommunikation fasst man sich mal so an und so meinst du das? Ja, also ganz zärtlich und lieb und ja. Aber ist es noch nicht ausgesprochen worden? Du hast es ihm nicht gesagt und er hat es dir auch nicht gesagt. Richtig. Hat er eine Familie? Ist er verheiratet? Der hatte seit 20 Jahren keine Frau mehr. Oh, das weißt du? Ja, durch die Sekretärin habe ich das erfahren. Ich habe Forschungen angestellt. Ja. Seit 20 Jahren keine Frau mehr oder seit 20 Jahren kein Sex mehr? Ich glaube eher beide. Na, das weiß man nicht so genau. Ja. Ne? Das ist ja ein galanter Mann, der schweigt natürlich darüber. Aber der ist ganz, ganz lieb. Davon gehe ich jetzt aus. Also du bist ja ganz, ganz verzückt, wie du darüber sprichst. Ja, ich bin wirklich ja ganz verzückt, das stimmt so, auch. So verzückt, dass dir nicht mal das Wort Staubsauger in Latein einfällt. Sozusagen, also dann muss es ja schon weit her sein. Ja. Ja, und nun? Ja, Anna. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Tja. Du bist richtig verliebt, meinst du? Ja. So richtig Schmetterlinge im Bauch, wie man es kennt. Ja, ganz erbärmlich fürchterlich, ja. Ganz erbärmlich fürchterlich. Wie oft siehst du den jetzt? Ich bin nur einmal in der Woche da. Ja. Ja, und er ist natürlich erheblich älter als du. Aber das stört mich nicht. Das stört dich nicht? Nein, überhaupt nicht. Ja. Ja, okay. Wenn das so klar gesagt ist, dann ist zwar ein krasser Unterschied, aber nur gut, dann ist es halt so. Ja, aber ich habe da noch ein Problem. Ja, Anna, bitte. In Bezug auf ihn. Der ist zwar alt, aber ich habe auch da so einen Manko, sag ich jetzt mal. Du hast ein Manko? Mhm. Erzähl uns von deinem Manko. Ja, davon weiß ja Gott sei Dank nichts. Und zwar hatte ich vor ungefähr 3 oder 4 Jahren festgestellt bekommen vom Arzt, dass ich in der linken Brust eine Gewebeveränderung habe. Und das sieht ziemlich scheußlich aus. Und ich habe jetzt Angst, dass er sich davon vielleicht abschrecken lassen könnte. Was ist denn das für eine Gewebeveränderung? Ist das was Bösartiges? Nein, das wurde mir nicht gesagt. Wie sieht das denn aus? Ja, ekelhaft. Ja, beschreib's doch mal. Ja, wie so ein, das musst du dir so vorstellen, wie so ein dunkelroter, eingezogener Krater. Wie groß? Und da hab ich auch, welchen Durchschnitt? Ja, ich würde sagen so 6-7 Zentimeter. Ja. Ja, und, ungefähr. Und du bist deshalb auch in ärztlicher Behandlung? Gewesen. Und die haben gesagt, braucht man nichts machen? Ja, ich war da bestrahlungsmäßig da und wegen Schmerzspritzen, weil ich habe immer auch zwischendurch diese Schmerzanfälle. Früher hatte ich die quasi jeden Tag stundenlang. Ja, komm, was ist es? Was ist das? Ist das? Ja, ich weiß es nicht. Die haben mir auch nichts. Und die haben dich jetzt so entlassen und haben gesagt, man muss da nichts weiter machen? Ja, solange die Lymphknoten oder Drüsen oder was heißt, weiß ich auch nicht, solange da nichts ist, müsste man da auch nichts machen. Aber es sieht scheußlich aus. Ja, aber du musst dich doch aufklären lassen, ob das ein bösartiges Gewebe ist. Ja, die haben mir auf jeden Fall erstmal Entwarnung gegeben. Ich müsste nur dann regelmäßig nochmal kommen. Klingt aber komisch. Und man kann das auch nicht rausoperieren oder man sollte das nicht rausoperieren? Die haben mir damals Gewebe entnommen, um das so ein bisschen abzuschwächen, sage ich jetzt mal. Aber bis jetzt ist jetzt nichts weiter aufgetreten. Aber es sieht nur ekelhaft aus und das macht mir auch im Hinblick auf den Lucky, Entschuldigung, ich nenne ihn jetzt so, Sorge. Also nur kleiner Tipp am Rande. da würde ich mich aber noch mal sehr, sehr intensiv erkundigen, was das ist. Ja. Genau fragen, was mit diesem Gewebe los ist, ob du dir Sorgen machen musst, ob man das nicht vielleicht doch vorsorglich rausoperieren sollte und so weiter. Da würde ich mich jetzt nicht so abspeisen lassen. Das ist ja, das geht um deine Gesundheit. Du bist 23. Die haben mir offensichtlich die Wahrheit gesagt, deswegen habe ich mich auch darauf verlassen. Ja, okay. So, aber jetzt zurück zu deiner Grundproblematik. Ja. Wenn du wirklich in diesen Mann so verliebt bist und dieser Mann offensichtlich in dich auch vielleicht verliebt ist oder zumindest sehr interessiert ist an dir, dann ist es wirklich egal. Dann finde ich diesen Altersunterschied auch egal. Ja, dann geht auch einen Schritt weiter. Soll ich das wirklich machen? Ja, Anna, was willst du denn? Willst du noch weiter da sitzen und träumen? Ja, eigentlich gar nicht, aber ich bin ganz hingerissen davon und es ist Jahre her, dass ich mal so einen Mann unheimlich gern gehabt habe. Jetzt sag mir nochmal, das habe ich nicht richtig kapiert, das ist dein Chef und was genau machst du da? Ich unterrichte dann Latein. Und das ist auch eine Schule, eine Sprachschule? Ist auch ein Institut, ja. Genau. Na gut, das ist natürlich eine komplizierte Konstellation, er ist dein Chef, aber wo die Liebe hinfällt, vielleicht kann man auch das Berufliche von dem Privaten dann trennen, dann suchst du dir woanders. Das versuche ich immer. Ja, dann versuchst du dir woanders einen Job zu suchen und dann wäre das auch einfacher zu... Ja, ich nehme einen anderen Job raus. Ich habe ja meine eigene Schule. Na siehst du. Also Anna, da würde ich jetzt mal dann die Karten auf den Tisch bald legen oder ein bisschen näher an ihn rangehen. Wenn ihr euch näher gekommen seid und du merkst, dass er sich interessiert für dich, dann erzähl ihm das ganz einfach mit der Brust, dass dir das zu schaffen macht. Ich bin absolut sicher, wenn der Mann sich auch in dich verliebt hat, ist dem das egal. Meinst du wirklich? Glaube ich ja, sage ich erstmal so. Wenn er es ernst meint, ja. Ich habe da solche furchtbare Angst vor. Ach. Anna, triff dich mal mit ihm privat und fühl mal ein bisschen näher vor, wie das so ist. Und vielleicht kommt da so einiges in die Gänge demnächst. Ich hoffe es sehr. Du bist schon eine kurioses Mädel, finde ich. Wirklich? Ja, du hast einen komischen Beruf und das ist eine komische Geschichte. Nein, einen ungewöhnlichen Beruf. Ungewöhnlich. Nicht komisch im Sinne von albern oder so. Nein, nein. Einen tollen Beruf, aber das ist ungewöhnlich. Ja. So, meine liebe lateinische Anna. Ja. Dann mal ran an den Speck. Ja, ich halte mich mal an deine Aussagen. Ja. Und pass auf deine Gesundheit auf, Mensch. Das werde ich auf jeden Fall machen. Kann ich nochmal anrufen, wenn irgendwie sich was ergeben Natürlich. Haben sollte? Ja, mail uns, das ist die beste Möglichkeit durchzukommen. Gut, mache ich auch. Alles Gute, toi, toi, toi. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und schon geht es weiter mit dem Volker. Und der Volker ist 39. Guten Morgen, Volker. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Volker. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich dich mal anrufe. Was geht's bei dir? Das geht um meine Frau. Ja, was ist da meine los? Meine Frau hat letztes Jahr, Ende November, Suizidversuch unternommen. Und ich sag mal so, hat es halb geschafft. Was hat sie genau gemacht? Sie hat sich versucht, in der Küche zu erhängen. Oh. Ja. Woran? Das war am 28.09. Nee, wie hat sie sich versucht zu erhängen? Sie hat sich ein Verlängerungskabel aus der Küchenabseite genommen, hat es an die Hängelampe, hatten in der Küche, ich bin da ja mittlerweile auch umgezogen, eine Hängelampe oben dran. Also das Bild, als ich reinkam. Moment, eine Lampe hält auch keinen Menschen aus. Erstens war meine Frau recht zierlich. Und zweitens musst du dir das nicht so vorstellen, als wenn sie mit den Füßen über den Boden hängen. Sie war, mit den Knien, die Knie waren so 5 Zentimeter über den Boden. Und das hat oben in der Verankerung gehalten? Das hat oben gehalten. Komischerweise, ich bin hin, hab das gesehen. Wir hatten ja einen Hund und vor meinem Hund, hatte eine Viertelstunde, 20 Minuten vorher mit ihr telefoniert. Ich muss dazu sagen, meine Frau zog sich durch ihr ganzes Leben wie roter Faden. Sie war labil, hatte eine Angstneurose. So. Ja. Wie lange seid ihr eigentlich verheiratet? 9 Jahre. So, dann kamst du in die Wohnung. Du warst nicht in der Wohnung gewesen, als sie es getan hat. Nein, wenn ich da gewesen wäre, wäre es dann niemals so weit gekommen. Dann hätte ja sein können, dass du irgendwie im Keller warst oder... Nee, ich war bei Sky einkaufen. Hatte den Hund vorne fest, den habe ich mittlerweile auch abgegeben, weil alleine und ich bin da auch noch berufstätig und das wurde einfach nichts. Okay, du kamst dann da rein und hast sie dort hängen sehen. Nein, musst du dir vorstellen, ich bin durch die Haustür rein. Durch die Wohnungstür rein und wir hatten links so einen ganz langen Flur in die Küche. geradeaus war das Wohnzimmer, dann kam das Kinderzimmer. Die Lüde war zum Glück schon, ist zum Glück ausgezogen schon. Wie alt ist denn das Kind? 20. Ja, aber das ist dann ein Kind aus einer anderen Beziehung. Aus einer anderen Beziehung, ja. Richtig. Mhm. Ja. Ich war sozusagen Stiefvater. Ja. Oder bin der Stiefvater. Okay, und dann, was hast du gesehen? Ja, der Hund, der bellte natürlich, lief nach links. Ich habe sie im Wohnzimmer vermutet, bin erstmal ins Wohnzimmer gegangen, geguckt, habe sie nicht gesehen. Dann bin ich in die Küche, ja, und dann hängen sie da. Die erste Bewegung war natürlich, also erste Reaktion ist Schock. Dann bewegte sie sich irgendwie noch? Da bewegte sich gar nichts. Sie hängen wirklich, man muss sich da vorstellen, stranguliert, an der Küchenlampe oben, wie gesagt, festgemacht und ungefähr mit den Knien 10 Zentimeter über den Fußboden. Mein Gott. Also die erste Reaktion ist natürlich die Lampe von der Decke reißen. Was auch, wo ich im Nachhinein, das hätte ich wahrscheinlich mit einem kleinen Finger machen können. Na, das ging alles total schnell. Verstehe ich also nicht. Oh. Die Lampe von der Decke reißen? Ja, ich habe die Lampe von der Decke gerissen. Dann habe ich sie vorsichtig auf den Boden gelegt. Aha, also dadurch hast du sie gelöst, indem du die Lampe... Ich verstehe immer nicht ganz, wie sich das oben gehalten hat, aber ist ja jetzt auch egal. Sie hat gehalten, tatsächlich. Mhm. Was für ein Gesichtsausdruck hatte sie, als du sie gesehen hast? Sie hat so um die 55 bis 60 Kilo gehabt. Was für ein Gesicht... Nein. Sie lebt ja noch in dem Sinne. Was für ein Gesichtsausdruck hatte sie, als du da reinkamst? Oh, Mundwinkel nach unten, tief lila Gesicht. Mhm. Ne? So, da hast du sie, du hast sie dann runtergeholt. Was ist dann passiert? Dann habe ich natürlich erstmal, man steht ja immer unter Schock, wie gesagt, ich habe die Lampe abgerissen, habe sie vorsichtig auf den Boden gelegt, habe natürlich die Strangulierung sofort gelöst und abgemacht, habe den Puls gefühlt, das war nichts mehr, es war nur noch ein ganz kochend heißer Körper mit dem Lidergesicht. Sie fällt noch so komisch, als er sich auf den Boden gelegt hat. Mhm. Also es ist eigentlich auch ein bisschen schwer zu erklären. So, dann habe ich natürlich angefangen mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Das heißt, Herzmassage, ja. Beatmung. Also durch fällt einen dann ein. Sehr gut reagiert gleich. Ja, ja. Mhm. Und dann hast du wahrscheinlich auch einen Krankenwagen angerufen. Ja, ja, 110. Mhm. So. Mhm. So, und dann hatte ich weiter, wie gesagt, Herzmassage gemacht, beatmet. Der Hund bellte, der drehte da durch, der wusste ja gar nicht, was los ist. Ne? Mhm. Der ist jetzt, der war zu dem Zeitpunkt 6 Monate alt. So, ja, machen wir mal eben einen Schnitt. Das heißt also, du hast deine Frau da heruntergeholt und gerettet sozusagen. Wie geht es deine Frau denn heute? Ja, sie liegt im Pflegeheim. Es war wohl, ich bin wohl 10 Minuten zu spät oder zu früh, wie man es jetzt auch nennt, weil die einen sagen so, die anderen sagen so. Sie liegt im Pflegeheim. Mit einem hypoxischen Hirnschaden. Mhm. Hypoxischer Hirnschaden ist klar, Gehirnzellen sind tot aufgrund von Sauerstoffmangel. Sie liegt im Pflegeheim jetzt seit einem halben Jahr. Ist sie im Wachkoma oder im Koma? Sie ist im Wachkoma, richtig, ja. Hat sie eine Chance je wieder normal oder gesund zu werden? Das steht einfach in den Sternen. Ne? Ich habe mich natürlich auch im Internet teilweise informiert. Mhm. Und das kann so ausgehen und so ausgehen. Also ein fürchterliches Schicksal. Das ist ein ganz fürchterliches, sie hat sich das mit Sicherheit auch anders vorgestellt. Warum hat sie das getan? Sie war labil, sie hatte eine Angstneurose, sie hatte Angst vor allem. Mhm. Das kann man so, und gerade auch so als Angehöriger. Ich war ja Freitag mit ihr vorher beim Arzt, der 28.09. war Montag. Mhm. So, und dieser Arzt, das war ein Allgemeinarzt wohlgemerkt, der hatte ihr Antidepressiva verschrieben. Wobei ich im Nachhinein noch drüber nachdenke, was verschreibt man allgemein als Antidepressiva, das ist Sache eines Psychologen. Aber Psychiater. Also, und davon sollte sie eine Viertel morgens, Viertel mittags, halbe abends nehmen. So, damit sie da Ruhe kann. Sie hatte 2 Wochen, kannst du das nicht vorstellen, 2 Wochen wirklich von einem Schreieinfall zum anderen. Ach, so schlimm war es. Das war richtig schlimm. Also, sie hatte Schreianfälle. Ja, regelrecht. Und sie saß auch mitunter auf dem Sofa und hat nach Mama geschrien, auch wenn es Mama lange nicht mehr gibt. War sie denn in all diesen 9 Jahren so krank? Sie war die 9 Jahre und schon vorher so krank. Das heißt, du hast in diesen 9 Jahren auch viel mitgemacht? Ich habe in 9 Jahren viel mitgemacht. Meine Nerven lagen zeitweise auch blank. Ne? Wie geht es dir denn heute? Ich war im Nachhinein, nachdem das alles passiert ist, 2 Wochen krankgeschrieben. Ich habe 2 Tage zu Hause ausgehalten und bin freiwillig zur Arbeit gegangen. Hm. Heute geht es mir so, ich habe eine neue Wohnung. Ja. Musste den Hund natürlich weggeben, weil das hat sich mit meinem Beruf und mit der Arbeit nicht vertragen. Mhm. Du wolltest auch nicht in dieser Wohnung bleiben, wo das passiert Nein, ist. Das habe ich nicht ausgehalten. Mhm. Das hält kein Mensch aus. Kein Mensch, der da, sag ich mal, längeren Zeitraum mit der Partnerin, mit der Frau gelebt hat. Ja. Und auf einmal ist alles so leer und man geht in die Küche. Mhm. Ich konnte 2 Wochen nicht in die Küche gehen da. Also, verstehe. Wäre mir genauso gegangen, ja. Die Lampe, die lag da auch 2 Wochen. Ich habe sie nicht weggeräumt gekriegt, ne? Genauso wie das Verlängerungskabel, ne? Volker, wie geht es dir denn heute? Ja, so wischiwaschi, muss ich sagen. Also mitunter tauchen die Bilder noch auf. Mhm. Psychologische Hilfe habe ich nicht in Anspruch genommen. Ich denke mal so, ich beiß mich da ganz gut durch. Wie oft besuchst du denn deine Frau im Pflegeheim? Einmal die Woche, ungefähr. Wie ist das für dich, wenn du da sitzt? Ich wohne in Kiel. Ja. Und sie liegt in Plön. Ich weiß nicht, ob du den Abstand kennst. Nee, sag mir nicht so. Wie viele Kilometer sind das ungefähr? Das sind, was sind das? 50 Kilometer. Mhm. Was ist das für ein Gefühl? Sagen wir mal hin und zurück 80 Kilometer so. Um eine Drehung. Was ist das für ein Gefühl, wenn du bei ihr sitzt? Es ist komisch. Mal geht's mir besser, mal geht's mir schlechter. Hat sie die Augen auf? Sie hat die Augen auf, aber die Pupillen, wenn ich zum Beispiel von links nach rechts einmal ums Bett wandere bei ihr, Pupillen, die bewegen sich in Zeitlupe mit. Mhm. Ja, manchmal so bewegt sie sich, meint man. Da sagen aber auch die Pfleger, das ist eine spastische Sache teilweise. Mhm. Du hast und nicht man weiß es nicht so. Die Pfleger sagen immer, geben Sie die Hoffnung nicht auf, geben Sie die Hoffnung nicht auf. Die Neurologen sagen, das wird nichts mehr, Reha-Chance sehr gering. Mhm. Hast du den Eindruck, dass sie dich erkennt? Das ist schwer. Ich denke manchmal ja. Und manchmal bin ich mir nicht so sicher. Ich rede natürlich mit ihr. Ich mache ihr auch keine Vorwürfe, wenn ich mit ihr rede. Wenn mir ein Fernseher angestellt, das Radio läuft, damit die Sinne so irgendwie. Wenn du jetzt so dieses Elend siehst, hast du manchmal den Gedanken, wäre sie doch gestorben? Viele Freunde von uns, die haben gesagt, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn du 10 Minuten später gekommen wärst. So mitunter ist das was kein denkst Schicksal. Du? Man kann wirklich was, nur hoffen. Was denkst du? Also ich sag mal so, sie lag ja intensiv technisch, 2 Wochen. Mhm. Da wurde so ein MRT gemacht, das heißt, es war schon von vornherein klar, das Gehirn war geschwollen, die haben dann noch so einen Blutwert genommen, ist klar, das Gehirn war länger ohne Sauerstoff. Mhm. Die haben mich gefragt, sollen wir ihre Frau reanimieren? Ich habe ja gesagt. Ich kann mich nicht als Herr über Leben und Tod ausspielen. Das heißt, wenn du nicht ja gesagt hättest, wäre sie gestorben. Hätten sie wahrscheinlich sterben lassen, ja. Ich muss jetzt die Konsequenzen ziehen dadurch, ne? Das heißt, finanziell, vor allem so Pflegeheim ist teuer. Mhm. Bist du so mit dir auch moralisch im Einklang, dass das die richtige Entscheidung war? Ich denke ja. Ja. Ich denke einfach ja. Gut, sie ist jetzt sehr, sehr, sehr, sehr krank. Man sagt auch, 40% dieser Patienten wachen nie wieder auf. Die anderen 60%, vielleicht kommt da noch irgendwie was. Dass das nicht mehr meine alte Frau wird, so wie ich sie geliebt habe. Wie wird sie ernährt? Sie wird durch eine Magensonde ernährt. Das heißt, sie wird künstlich ernährt. Das ist eine Magensonde unten in den Darm eingebettet. Mhm. Das heißt, rein theoretisch könnte sie so sehr lange leben, ohne in das Leben zurückzufinden. Ja, ja, ja. Das ist das, ne? Das stimmt. Sie kann, selber wird ausreichend ernährt, wird beatmet. Sie hat so ein bisschen selber, sie atmet auch selber mit. Ne? Mhm. Und da sie ja dann nicht sagen kann, was sie fühlt, was sie denkt, das kann sie kann sich ja nicht ausdrücken. Glaubst du, dass dieser Wunsch zu sterben ein wirklich tiefer Wunsch von ihr war oder dass es dann doch eine spontane Aktion von ihr war? Es war eine spontane, sie hat ja auch Angst vorm Sterben gehabt. Ich hatte Angst vor Krankheiten. Mhm. Alle 3-4 Wochen habe ich mir angehört, ich habe bestimmt Brustkrebs, ich habe bestimmt Hirnkrebs, ich habe bestimmt Darmkrebs, ich habe bestimmt Leukämie. Ich sage, geh zum Arzt, lass mich untersuchen. So. Sie hat ja vor allem Angst gehabt. Und sie hat auch Angst vorm Sterben gehabt. Mhm. Ich, meine und viele, viele andere sagen, wenn ich Freitag nicht mit ihr beim Arzt gewesen wäre, diese Antidepressiva geholt hätte, hätte sie Montag nicht 6 Stück von den Tabletten geschluckt. Mhm. Die war ja gar nicht mehr sie selber. Gibst du dem Arzt Schuld? Ich gebe dem Arzt ein bisschen mit Schuld, ja. Aber ich habe es ihm nicht gesagt. Ich bin bei dem Arzt 20 Jahre in Behandlung. Das heißt, das ist eine Gemeinschaftspraxis. Ich bin eigentlich mehr bei dem anderen. Das heißt, du willst auch nichts, Hilfe an du willst nichts unternehmen? Nein. Erstens ist das total aussichtslos. Mhm. Aber die Perspektive ist ja jetzt sehr traurig. Deine Frau liegt im Pflegeheim. Wahrscheinlich, wie die Neurologen sagen, wird sie nie wieder die Alte sein und wird vielleicht nie wieder zu sich kommen. Macht dir das Angst, wenn du jetzt so in die Zukunft schaust? Ja, sicherlich. Ja, ja. Das glaube ich. Ich habe, wie gesagt, letztes Jahr auch so viel passiert. Mein Großvater, zu dem sie auch einen sehr guten Kontakt hat, gepflegt hat, ist gestorben. Unser Hund davor, 10 Jahre alt, der ist gestorben. Ja, hatte einen großen Herrschaftsstreit mit ihrem Bruder. Also ist viel passiert. Und der Hund ist was Wichtiges für dich gewesen, ne? Höre ich so. Der alte Hund, ja. Mhm. Ja. Der andere war jung, den hatten wir uns ja extra nochmal geholt. Was machst denn du vom Beruf, Volker? Ich bin eine Sicherheitsfachkraft und bin auch gerade auf der Arbeit. Ach, verstehe. Mhm. Ja, ich weiß nicht, Volker, du hast gerade so gesagt, ich versuche das alles mit mir allein zu regeln. Kannst du das? Ich finde das so krass, was du erzählt hast. Schaffst du das alleine? Ich muss das schaffen, ne? Warum? Also für mich geht das Leben weiter. Ja, das ist ja auch eine richtige Einstellung, aber nicht, dass du auch noch schweren Schaden seelisch davon nimmst. Ach, ich sag mal, seelisch, es tat weh. Und ich werde diese Bilder, die da denke ich auch noch in 20 Jahren drüber nach, die sind nicht einfach so. Meinst du vielleicht nicht sogar ganz gut, wenn du dir zumindest mal für ein paar Mal Hilfe bei einem Psychologen suchst? Ich halte vom Psychologen nicht viel. Ja, aber da gibt's auch gute Leute. Ja, das weiß ich. Aber die ersten Fragen, meine Frau hat Psychologen gesucht. Mhm. Er hat sie vom Arzt DIN A4 seitenweise, kleine, normale Maschinenschrift geschrieben, Adressen, Telefonnummer vom Psychologen geholt. Mhm. Jeder Psychologe fragte, sind Sie privatversichert oder... Naja, ich weiß. Und wenn man da nicht privatversichert ist, erwartet man 8 Wochen auf einen Termin. Eine Schande ist das. Das ist ein großes Unding in Deutschland. Ich weiß. Das ärgert mich auch ungemein. Das ist eine Schande, dass wir ein Zwei-Klassen-System haben. Ja, genau. Das ist das ganze Gesundheitssystem. Ich sag mal, wenn Sie privatversichert gewesen wären, hätte Sie auch rechtzeitig Hilfe gekriegt. Ja, aber so eine traurige Kenntnis. Das ist eine ganz traurige Gewissheit, ja. Ja. Volker, mir läuft jetzt hier in der Sendung ein bisschen die Zeit weg. Aber ich möchte trotzdem, dass du mal mit meinem Psychologen noch ein paar Worte sprichst. Bist du damit einverstanden? Ja, gerne. Warum? Das ist ein guter Typ. Der heißt Peter, der ist heute Nacht hier und der würde dich gleich anrufen. Alles klar. Tut mir sehr leid, was bei euch passiert ist. Wünsche dir sehr viel Kraft und alles Gute. Danke fürs Gespräch. Wir melden uns gleich bei dir, Volker. Gut. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit Siegfried. Siegfried ist 67. Guten Morgen, Siegfried. Guten Morgen, Tomian. Guten Morgen, Siegfried. Ich bin zwar nur 64, aber... Ich bitte um Entschuldigung. Ja, das kann 64. Ja. Um was geht's bei dir, Siegfried? Bei mir geht's eigentlich, wollte ich vorige Woche anrufen, aber wegen der Sendung, ich kann nicht loslassen. Mhm. Wen kannst du nicht loslassen? Ja, ich habe gewissermaßen... 4 Frauen, die mich eigentlich gern haben, die mich auch gern haben möchten. 4 Frauen? Ja, das ist von der Zeit her ist eine lange Geschichte eigentlich. Aber sobald ich mit der, wo ich jetzt zum Beispiel zusammen bin, wenn ich da Crash habe mit der, wenn ich da wieder mal einen Tiefschlag erlitten habe, dann rein zufällig am selben oder am nächsten Tag, als ob jemand das Gefühl hätte, ehemalige, die ruft mich dann an und sagt, sorry, kannst du mir das machen oder jenes? Und ich natürlich dann... Aha, wir müssen mal die Situation klären. Hast du zurzeit mit 4 Frauen ein Verhältnis? Das ist nein, nur mit einer. Mit einer? Nur mit einer. Und die anderen 3, sind das ehemalige Freundinnen von dir? Ja, eigentlich weniger, 2 davon. Die eine, die ist erst danach gekommen. Ja. Und mit der Frau, mit der du jetzt mit der du jetzt zusammen bist, wie lange bist du mit der zusammen? Das sind jetzt circa 3,5 Jahre. Ja, aber immer wieder in diesen 3,5 Jahren gab es auch Kontakt mit den anderen Frauen. Ja, aber nur in der Hinsicht, wenn wir uns zerstritten hatten und es aus war eigentlich. Ja, hat sich das dann immer so ergeben? Ja, wie gesagt, es hat sich immer rein so ergeben, rein zufällig. Also du hast nie gezielt angerufen, die anderen Frauen? Ich selbst habe nie angerufen bei den Frauen. Und hast du dich dann nur trösten? Weil ich mich eigentlich hier loslassen wollte von den Frauen. Und nichts mehr wie heute. Ja. Und wenn du dann mit denen Kontakt wieder hattest, hast du dich nur trösten lassen oder ging es auch weiter? Ja, das ging auch dann teilweise weiter. Wie gesagt, wenn ich mal kurz einen Umriss geben darf. Ich hatte 1991, nach 13 Jahren Ehe, ist meine Frau verstorben an Brustkrebs. Mhm. Ich hatte 2 Kinder mit 5 und 8 Jahren. Mhm. war dann praktisch allein gestellt. 1991 habe dann 1992 mir eben auch der Kontaktanzeige der Zeitschrift Annoncen aufgegeben. Über Kontaktanzeige die neuen Frauen kennengelernt. Ich habe eine Frau kennengelernt. Ja. Lass uns mal gar nicht die ganze Geschichte so aufrollen. Wichtig ist ja, was jetzt ist. Du bist mit einer Frau zusammen und da tauchen immer wieder diese anderen. Mit der war ich eben am längsten zusammen. Weiß denn deine jetzige Freundin, weiß die, dass du immer wieder aus... Die weiß von den beiden. Und die weiß auch, dass du immer wieder mal zu denen gehst. Dass ich auch da rückfällig werde zu denen gehen. Aber wie gesagt, nur wenn ich mit ihr Streit gehabt habe und ich gedacht habe, es ist wirklich aus. Wie oft hast du denn mit deiner Freundin Streit? In der Zeit, wo wir jetzt 3,5 Jahre zusammen sind, waren wir bestimmt schon 6 bis 7 Mal auseinander. Ach so. Dann geht's aber hart her bei euch. Das sind Sachen, wir waren ja auch schon, ich habe ihr dann einmal vorgeschlagen, gehen wir zur Partnerberatung. Genau. Haben wir auch gemacht. Hat's nichts gebracht. Hat alles nichts gebracht. Weswegen streitet ihr denn immer so? Es ging teilweise darum, wir sind beide eigentlich Tierliebhaber, sie hat 2 Pudel, ich hatte einen Collie. Mhm. Da ging es dann darum, weil sie dann mehr bei mir war, bei mir im Haus. Ach, ihr wohnt nicht zusammen? Nein. Mhm. Sie war dann bei mir im Haus, hat Haushalt und Garten mitgemacht und so. Man ist miteinander mit den Hunden rausgegangen und hat alles miteinander gemacht. Aber ihre Hunde, hat sie gemeint, die würden sich hier nicht wohlfühlen. Ach so, also letztendlich sind es... Und dann ist einer von den Hunden verstorben, dann ging es weiter, dann ist mein Hund verstorben, voriges Jahr im September zum Beispiel. Also wegen solcher Sachen habt ihr dann Streit? Und warum bist du natürlich ganz harte Sache, als mein Hund starb, ich musste ihn einschläfen lassen, weil er Arthrose hatte, er konnte nicht mehr laufen, konnte das Wasser nicht mehr halten. Dann habe ich den Wunsch geäußert, er möchte bei mir zu Hause sterben, habe mir eine Tierärztin geholt und habe zu meiner Partnerin gesagt, ich möchte, dass mein Hund in meinen Armen eben die letzte Spitze bekommt. Mhm. Und die Tierärztin war da, die hat ihr erst einmal eine Beruhigungsspitze den Hund gegeben, hat gemeint, das bräuchte er zwar eigentlich nicht, weil er sowieso viel hier auf der Terrasse drin ist. Und ich bin dann eben nur, hat gesagt, wir müssen halt noch ein wenig warten. Ja. Ich bin dann bloß eben zur Toilette gegangen und habe eben die Trainer abgeschlossen und bin ich zurückgekommen, hatte die letzte Spitze dann gehabt, ohne dass ich das durfte. Das hat praktisch mein Partner... Und das entschieden. Das hat die entschieden und das war genau nicht dein Wille. Das habe ich ihr zuvor gesagt. Ich verstehe. Das ist mein Wille. Ich verstehe. Da kann man sich natürlich heftig streiten drüber. Warum bist du mit dieser Frau überhaupt zusammen noch? Ja, das ist eben das Problem. Die Frau, wir kennen uns vom Kartenspielen her. Wie gesagt, wir haben viel gemeinsame Dinge, wo wir zusammen Interessen haben und so weiter. Und irgendwo, wenn ich mit ihr zusammen bin, muss ich sagen, sie tut dann alles Mögliche für mich und die Frage ist, tut sie mich wieder unterbinden durch meine Behinderung, die ich habe. Ich bin stark sehbehindert. Mhm. Da sind auch Sachen vorgefallen, die eigentlich nicht sein können. Liebst du denn diese Freundin? Das ist doch die entscheidende Frage. Hast du große Herzensgefühle für diese Frau? Habe ich eigentlich schon. Aber sie tut dir oft weh. Tut sehr oft weh. Und macht das die Gefühle nicht eigentlich kaputt? Sie macht es immer wieder kaputt, die Gefühle. Hast du darüber nachgedacht, dich mal ganz von ihr zu trennen? Das habe ich schon so oft, darum habe ich ja auch Schluss gemacht. Und wollte eigentlich nichts mehr wissen von ihr. Nun aber, weil wir beide in einem Skatclub sind, sehen wir uns halt da immer wieder. Mhm. Ich bin natürlich in diesem Club schon 29 Jahre. Siegfried, vielleicht ist es gar nicht so, dass du die anderen Frauen nicht loslassen kannst. Vielleicht kannst du diese... Die kann ich natürlich aus dem Grund dann auch nicht loslassen. Genau. Weil ich muss natürlich sagen, vielleicht auch ein Vorwand durch meine Behinderung, brauche ich doch, möchte nicht sagen, ständig Hilfe. Ich kann mir noch selbst behelfen, komme im Straßenverkehr noch zurecht. Aber was Haushalt, Garten und so weiter betrifft, ist es halt doch sehr schwierig und das kann ich einfach nicht allein, weil ich das nicht sehe. Also, und da bin ich dann froh, wenn sich dann jemand meldet und mir hilft. Es ist natürlich so, die erste Partnerin, die ich hatte, wenn die natürlich anruft und sagt, Ja, du kannst mir das machen, was ich machen kann. Mach ja. Sag hier, du kannst mir mal mein Auto einen Einkauf machen und so. Siegfried, ja, aber dann kommt Siegfried, jetzt muss ich dich, jetzt muss ich, Siegfried, ich muss dich jetzt unterbrechen, weil die Sendung gleich rum ist. Ja. Jetzt sind wir beide nicht so richtig weitergekommen. Ja. Aber das setzen wir jetzt mal gleich fort im Hintergrund. Du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja. Und hoffe, dass wir da doch dann gemeinsam eine gute Idee entwickeln. Ja, das du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Gut. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Schönen Dank. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Volker Tarke. Morgen sind wir wieder da.